Der Muezzin ruft zum Nachmittagsgebet von der großen Moschee in Bruneis Hauptstadt Bandar Seri Begawan, mit 19 goldenen Türmen, eine der größten der Welt. Wer das Freitagsgebet schwänzt, dem droht Gefängnis. Gleichgeschlechtlicher Sex, Ehebruch und Abtreibung werden mit Tod durch Steinigung bestraft. Dieben sollen eine Hand und ein Fuß amputiert werden. Punishments include death by stoning for adultery, severing of limbs for theft and caning for various violations. Ein Video der Tageszeitung Brunei Times erläutert die in Kraft getretenen Scharia-Gesetze. Die Prügelstrafe wird den Zuschauern dabei an einer Puppe demonstriert. Stockschläge sind für geringere Vergehen vorgesehen, Trunkenheit etwa. Die internationale Kritik ist massiv. Barbarisch, archaisch und Mittelalter sind die von Menschenrechtsorganisationen und Politikern verwendeten Begriffe. Doch Alleinherrscher Sultan Bolkiah lässt sich davon nicht beeindrucken. Alhamdulillah. Durch die Gnade Allahs ist Brunei ein gesegnetes Land, das niemandem um Erlaubnis fragen muss, um den Islam als eine Staatsreligion zu wählen. Deshalb fragen wir auch niemanden, von wo auch immer, wenn wir die Gesetze der Scharia anwenden. Denn die Scharia ist der Leitfaden, den Allah uns allen gegeben hat. Ja, dieser Leitfaden ist das Gesetz Allahs über uns alle. Hidayat itu adalah bulat menjadi hak Allah. Gott schütze seine Majestät den Sultan, heißt es in der Nationalhymne von Brunei, damit er das Land gerecht regiert und unser Volk ins Glück führt. Sultan Bolkiah ist einer der reichsten Männer der Welt. Geschätztes Vermögen 40 Milliarden US-Dollar. Er residiert in einem Palast mit 1788 Zimmern und einer Halle für 5000 Besucher. Protz ist auch der vorherrschende Eindruck in der Hauptstadt Bandar Seri Begawan. Luxuriöse Einkaufszentren und breite Prachtstraßen, auf denen jedoch kaum Autos fahren. Öl und Gas haben den 500.000 Einwohnerstaat auf der Insel Borneo reich gemacht. Brunei liegt im südchinesischen Meer und grenzt an Malaysia. Landschaftlich ist der Zwergstaat mit seinen Stränden, Regenwäldern und Artenvielfalt ein Traum. Sultan Bolkiah herrscht seit mehr als 50 Jahren in der absoluten Monarchie. Als oberster Hüter der islamischen Staatsreligion hatte er bereits 2013 die schrittweise Einführung einer neuen Scharia-Gesetzgebung angekündigt. Er besitzt Luxushotels in aller Welt, darunter in Los Angeles, Beverly Hills und London. »Ich habe da schon übernachtet«, sagte George Clooney, »weil ich meine Hausaufgaben nicht gemacht hatte.« Aus Protest gegen die Scharia-Gesetze rief der Schauspieler jetzt zum Boykott der Hotels des Sultans auf.